schenkt sie ihr Herz und noch mehr. Doch ihr Geheimnis, das gibt sie nicht her. Jede Frau hat ihr süßes Geheimnis, oft ganz klein, doch's gehört ihr allein. Thank you.